den tückschen Welschen keinen Zoll. Deutsch bleibt die Berge von Tirol. Unsere Pflicht, damals wie heute, auf geht's Männer, es ist Zeit. Signal. Und schon sammeln sich die Männer aus jedem Tal. Sie strömen von den Höfen und sie fallen in den Ruf des einen Mannes, der den Widerstand schuf. Andreas Sofer, geboren aus der Not. Er fürchtet keinen Gegner und nicht den Tod. Lang genug haben sie die Schmach ertragen. Nun sind sie hier, um zurückzuschlagen. Unsere Heimat, wir bleiben frei. Unsere Antwort, Pulver und Blei. Mögen wir sterben, du lebe wohl. Mögen wir sterben auf ewig, Deutsch-Tirol. Deutsch-Tirol. Auf Felsen hängen und Gipfeln auf Schnee kämpfen einfache Bauern gegen die welsche Armee. Vom Kaiser verlassen, alleine auf sich gestellt, mit Kart und ihren Strotzen gegen die Welt. Der korsische Wolf ist in ihr Land eingefallen. Tirols Adler zeigt ihm die Krallen. Sein Gefieder so blutig und rot. Auf zum Berge Isel, dort wartet der Tod. Unsere Heimat, wir bleiben frei. Unsere Antwort, Pulver und Blei. Mögen wir sterben, du lebe wohl. Mögen wir sterben auf ewig, Deutsch-Tirol. Durch Tieren und Fels aufwärts ziehen die Schützen und Sturmkompanie. Und hoch am Himmel erschwebt der Adler Tirols, der zur Freiheit strebt. Hört ihr den Schrei, Pulver und Blei, Tirol werde frei. Ein Tirol, ein Tirol. Altes Laut in allen Herzen wieder. Es wallt ein Feuer durch das Land und brennt in allen Herzen. Das ganze Land wird ein Altar von vielen tausend Kerzen. Unsere Heimat, wir